Kapitel 33. Schwer geprüft. Auf meiner Reise, Gott für meine Versorgung zu vertrauen, hat er mich auch durch schwere Prüfungen geführt. Als wir auf der Bibelschule einen Monat Ferien hatten, bat ich Gott, mir Geld zu geben, um nach Hause fahren und meine Familie in Österreich besuchen zu können. Ich wohnte circa 1500 Kilometer weit von ihnen entfernt. Züge, Busse und vor allem Flugzeuge waren sehr teuer. Ein paar Tage vor Ferienbeginn kam ein Missionar aus Österreich zu unserer Bibelschule. Er fragte mich, was ich in den Ferien machen würde und ob ich vorhätte, nach Österreich heimzufahren. Er sagte, er führe von England aus mit dem Auto nach Österreich zurück und könne mich mitnehmen. Wenn man mit dem Auto von England nach Österreich fährt, muss man den Ärmelkanal, ein breites Gewässer, überqueren. Mit der Fähre dauert die Überfahrt ungefähr eine Stunde. Der Missionar sagte, er nehme mich mit, wenn ich für meinen Fähranteil aufkäme. Ich war einverstanden und wir verabredeten, dass er mich am kommenden Sonntagmorgen abholen sollte. Ich hatte kein Geld für die Fähre. Ungefähr drei Tage, bevor er mich abholen wollte, gab mir jemand exakt die Summe, die ich brauchte. Der Missionar hatte mir den genauen Betrag genannt. Ich war begeistert, zu lernen, Gott für übernatürliche Versorgung zu vertrauen. An dem gleichen Abend ging ich auf eine Abendveranstaltung. Als das Opfer eingesammelt wurde, sprach Gott zu mir, ich solle das ganze Geld, das ich bekommen hatte, ins Opfer geben. Ich hatte Angst davor, seine Bitte umzusetzen, aber ich wollte lernen, ihm zu vertrauen, und so gab ich das ganze Geld ins Opfer. Am nächsten Tag, ohne dass jemand von meiner Not gewusst hätte, kam eine Person zu mir und gab mir nochmal genau den gleichen Betrag. Mein furchtsames Herz war einmal mehr begeistert, an diesem Abend war ich wieder in der Versammlung. Natürlich, als das Opfer eingesammelt wurde, forderte Gott mich wieder auf, alles ins Opfer zu geben. Diesmal fiel es mir leichter, weil ich Gottes Treue schon am Vorabend erlebt hatte, als ich ihm vertraute. Am nächsten Tag gab mir jemand noch einmal genau den exakten Betrag. Am Sonntagmorgen holte mich der Missionar wie versprochen ab. Als erstes fragte er mich, ob ich das Geld für die Fähre hätte. Stolz berichtete ich ihm, ja, Gott hat mich versorgt. Er sagte, er müsse jetzt noch morgens und abends in zwei verschiedenen Gemeinden predigen und ich müsse ihn begleiten, da wir gleich nach dem Abendgottesdienst zur Fähre starten und uns in der Nacht noch auf den Weg nach Österreich machen würden. Am Abend predigte er in einer kleinen Pfingstgemeinde. Während der Zeit des Opfers sprach Gott zu meinem Herzen und forderte mich auf, jeden einzelnen Penny in den Korb zu legen. Diesmal war ich aus zwei Gründen total erschrocken. Wir hatten nur noch zwei Stunden Zeit, bis wir zur Fähre fahren würden, und ich musste meinen Anteil zahlen. Zweiter. Ich kannte den Missionar recht gut und er war eine ziemlich raue Person. Ich war mir sicher, er würde mich mitten in der Nacht im Hafen stehen lassen und wegfahren, wenn ich das Geld nicht bezahlen würde, das ich ihm zu haben versichert hatte. Als der Pastor in der Gemeinde über das Opfer redete und Gott zu meinem Herzen sprach, ich solle alles hineintun, wurde meine Angst so groß, dass sie mich fast lähmte. Nachdem ich eine Weile in meinem Herzen gerungen hatte, entschied ich mich, dass ich lernen wollte, Gott für übernatürliche Versorgung zu vertrauen und gab mein ganzes Geld ins Opfer. Die Versammlung war beendet. Wir redeten mit ein paar Leuten. Und niemand gab mir etwas. Auf dem Weg zum Auto wurde mein Herz von Furcht ergriffen. In ein paar Minuten würde der Missionar denken, ich hätte ihn angelogen, als ich ihm sagte, ich hätte das Geld. Ich würde gedemütigt und beschämt werden. Alle diese Gedanken kamen mir in den Sinn. Bevor ich ins Auto stieg, kam der Pastor der Pfingstgemeinde, ein sehr alter Mann, auf mich zu. Er sagte, ich möchte mich von euch verabschieden. Dann gab er mir einen sehr dicken, feuchten Kuss. Als er meine Hand hielt, hatte ich den Eindruck, dass er etwas aus seiner Hand in meine gleiten ließ. Wir verabschiedeten uns und ich stieg ins Auto. Als ich in meine Hand schaute, sah ich, dass er mir den zweifachen Betrag dessen gegeben hatte, was ich für die Fähre brauchte.